25. Kapitel. Anni hatten die Ferien auf dem Land gut getan. Der alte Briest war ein lieber Großvater und war oft mit dem Kind zusammen. Aber oft dachte er auch an Effi. »Wie findest du Effi?« fragte er seine Frau. »Lieb und gut wie immer. Und sie ist immer so glücklich, wenn sie bei uns ist.« »Ja«, sagte Briest, »ein bisschen zu sehr, denkst du nicht? Sie hat doch den Mann und das Kind, aber sie tut, als wären wir ihr wichtiger. Das ist nicht richtig. Und Innstetten ist so ein guter Mann. Wie ist es denn mit den beiden? Ist sie glücklich? Schon am Anfang schien mir, sie habe Respekt vor ihm, aber Liebe, sagt Luise, was meinst du?« »Ja, Briest, bin ich denn ein Orakel? Glaubst du, sie erzähle mir alles? Sie ist nicht so naiv, wie man denken möchte.« »Aber ist sie gut?« »Gut, voll Herzensgüte ist sie, aber sonst besonders streng zu sich selbst ist sie nicht. Und Innstetten war ihr die erste Zeit sehr fremd. Aber ich glaube, dass sich vieles gebessert hat, seit sie in Berlin lebt, und sie kommen sich immer näher. Sie hat mir so etwas gesagt, und ich habe es auch gesehen. Sie hat selbst gesagt, es sei der beste Mensch, etwas zu alt für sie und etwas zu gut für sie, aber jetzt sei sie über dem Berg. Sonderbar, dass sie das so sagte. Das Leben auf Hohenkremmen hätte für Effi ein wenig langweilig sein können. Ihre Freundinnen wohnten nicht mehr dort. Hertha und Bertha hatten zwei Lehrer geheiratet. Aber für Effi gab es nichts Schöneres, als so tagelang zu träumen, freundliche Worte zu hören und an nichts denken zu müssen. Am letzten Abend ging sie früher auf ihr Zimmer. Sie stand am Fenster. Der Mond schien. Sie konnte den Kirchturm sehen und die Blumen im Garten. Da musste sie an den Tag vor erst 2 Jahren denken, an dem sie hier mit den beiden Mädchen gespielt hatte. Da fing es an. Sie setzte sich. Die Turmuhr schlug 10-mal. »Morgen um diese Stunde bin ich in Berlin. Es ist unser Hochzeitstag und er sagt mir Liebes und Freundliches. Und ich habe die Schuld auf meiner Seele. Aber fühle ich Schuld oder nur Angst, Todesangst? Und ich schäme mich, weil ich jetzt immer lügen muss.« Und sie legte den Kopf in ihre Arme und weinte.